Im Anfang war die Presse, und dann erschien die Welt. Im eigenen Interesse hat sie sich uns gesellt. Nach unserer Vorbereitung sieht Gott, dass es gelingt, und so die Welt zur Zeitung er bringt. Die Welt war es zufrieden, die auf die Presse kam, weil schließlich doch hienieden Notiz man von ihr nahm. Auch was sich nicht ereignet, zu unserer Kenntnis dringt, wenn's nur fürs Blatt geeignet man bringt. Wenn auch das Blatt die Läus hat, die Leser gehen nicht aus, denn was man schwarz auf weiß hat, trägt man getrost nach Haus. Was wir der Welt auch rauben, sie bringt uns unbedingt dafür doch ihren Glauben, sie bringt. Sie lesen, was erschienen, sie denken, was man meint. Noch mehr lässt sich verdienen, wenn etwas nicht erscheint. Wir schweigen oder schreiben, ob jener auch zerspringt, wenn uns nur unser Treiben was bringt. Die Welt, soweit sie lebend, singt unsere Melodie. Wir bleiben tonangebend von aller Gottes früh. Nach unseren notigen Noten die Menschheit tanzt und hinkt, weil Dank sie für die Toten uns bringt. Die Zeit lernt von uns, Mores, der Geist ist uns zur Hand, denn als Kulturfaktores sind wir der Welt bekannt. Kommt her, Gelehrte, Denker, komm, was da sagt und singt, dass hoch hinauf der Henker euch bringt. Wir bringen, dringen, schlingen uns in das Leben ein. Wo wir den Wert bezwingen, erschaffen wir den Schein. Schwarz ist's wie in der Hölle, die auch von Schwefel stinkt, wohin an Teufels Stelle man bringt.